Trevor, der Dampftraktor, hatte an seiner Arbeit auf dem Pfarrhof Gefallen gefunden. Die Vögel sangen und die Äpfel reiften auf den Bäumen. Es war ein wundervoller Tag. »Hallo, Trevor«, sagte James. »Du siehst ja so fröhlich und glänzend aus wie meine rote Bemalung.« »Mir geht's auch gut«, antwortete Trevor. »Was ist das für ein Geräusch?«, fragte James. »Das sind Bienen«, lachte Trevor. »Die sind alle in diesen Kästen, die man Bienenkörbe nennt. Die bringe ich zum Bahnhof. Der Pfarrer sagt, seine Bienen machen guten Honig und den möchte er einigen Freunden schenken.« Und da kam Boko, die Diesellokomotive, angebrummt. »Passt bloß auf, verärgert die Bienen nicht, sonst stechen sie euch.« Von einem Diesel wollte James sich nicht sagen lassen, was er tun soll. Und er dampfte davon. »Auf Wiedersehen, Trevor«, rief Boko und fuhr zu Duck, der am nächsten Bahnhof wartete. Bill und Ben, die Rangierlokomotiven-Zwillinge, verschoben fleißig Güterwagen, aber sie huschten schnell davon, als sie Boko sahen. »Ich weiß noch, wie ich die beiden das erste Mal gesehen habe«, lachte Boko, »da sind mir fast die Augen rausgefallen.« Aber Edward setzte ihren Spielen bald ein Ende. »Edward ist der Einzige, der mit Bill und Ben fertig wird«, kicherte Duck. »Ich nenne sie manchmal die Bienen.« »Ein guter Name für sie«, antwortete Bobo. »Sie sind nicht zu zähmen, wenn sie giftig herumsurren.« James kam angeeilt. »Was heißt das, Duck?«, pustete er. »Hast du Angst vor Bienen? Das sind nur Insekten, also lass dir von dieser Dieselquasselstrippe nichts anderes erzählen.« »Er heißt Boko und er hat mir nichts erzählt.« »Mir würde es nichts ausmachen«, unterbrach James, »wenn Hunderte mich umschwärmen würden. Ich würde einfach Rauch ablassen und sie damit vertreiben.« »Bla, bla, bla«, erwiderte Duck. Am nächsten Morgen traf James im Depot ein, um seine Waggons abzuholen. Die Fahrgäste waren aufgeregt und wollten unbedingt einsteigen. Der Bahnsteig war überfüllt und der Gepäckträger war in Eile. »Aus dem Weg«, rief er, dann gab es Ärger. Der Bienenkorb fiel um und zerbrach. Wie durch Zauberhand leerte sich der Bahnhof. James hörte ein vertrautes Summen. Die Bienen froren, sie wollten nicht angreifen und umschwärmten daher den Heizer in der Hoffnung, er würde ihren Korb reparieren. Aber der verstand sie nicht und der Lokomotivführer auch nicht. Also wendeten sich die Bienen an James. Sein Kessel war schön warm. »Weg da«, fauchte James. Eine Biene verbrannte sich ihren Fuß. »Oh, au, au!« Die Biene dachte, James hätte sie mit Absicht verbrannt. Also stach sie James mitten auf die Nase. »Ihhh«, pfiff James. Ihm reichte es jetzt und seinem Heizer-Lokomotivführer auch. Es war schon zu spät, als sie merkten, dass sie alle ihre Waggons zurückgelassen hatten. Sie versuchten alles, die Bienen loszuwerden. Zuerst wirbelten sie auf der Drehscheibe, aber es half nichts. Sie versuchten, sie wegzuwaschen, aber die Bienen klammerten sich an den warmen Kessel von James. Dann versuchten sie, sie durch Rauch zu vertreiben, indem sie durch einen langen Tunnel fuhren. Aber die Bienen wollten noch immer nicht weggehen. »Es hat keinen Sinn, James«, sagte sein Lokomotivführer. »Wir müssen zum Pfarrhof zurück und einen anderen Bienenkorb holen.« Die Antwort von James erstickte im Summen. Der Pfarrer wartete ungeduldig auf James. Als sie dort ankamen, schwärmten die Bienen sofort in ihr neues Haus. »Komm, James«, sagte sein Lokomotivführer, »du wirst jetzt ordentlich abgespritzt.« Am späteren Abend, als James sich im Depot ausruhte, besuchte ihn dort der Pfarrer. »Danke, dass du meine Bienen gerettet hast«, sagte er. »Schade, dass wir nicht im Zirkus sind. Dort könntest du mit deiner roten Nase als Clown auftreten.« Alle lachten, sogar James. Stattdessen nannten sie James den Bienenkönig, was ausdrücken sollte, dass er jetzt noch nützlicher sei als zuvor.